Ich habe mich von oben fotografiert. Meine Brüste gucken sexy aus dem Ausschnitt. Ich habe ein schmales Gesicht, wunderschöne Augen und mache einen Schmollmund. Ich mache schon jeden Tag Selfies, aber nicht viele. 2, 3 Stück, vielleicht auch 4 oder 5. Es geht in diesem Programm um ein Thema, das ich momentan global betrachtet für das Wichtigste halte. Nämlich mich. Ich habe mich im Krankenhaus mit meinem Gipsarm fotografiert und bei Instagram und Facebook gepostet. Wer tröstet mich? Ich habe meine Nase und Lippen mit durchsichtigem Klebeband verschnürt und sehe aus, als ob ich mein Gesicht auf eine Glasplatte presse. Das individuelle Bild von sich selbst, was es in der griechischen Antike bereits gab und dann bis heute, bis zum Selfie, eine rasante Entwicklung genommen hat. 5% aller Deutschen haben schon mindestens eine Schönheitsoperation hinter sich. Tendenz steigend. Das heißt, die Leute wollen Selfies machen, aber ohne sich selbst. Jeder Mensch hat also eine gewisse Ego, gewisse Selbstsüchtigkeit, ja. Und dadurch also lebt ein Mensch. Und ich finde, es ist ganz gut, wenn diese Menschen einfach dieses Gefühl haben, also ich bin auch irgendwas, ja. Und dann sollen die dann weitervermitteln. Man hält ja nicht fest, wie es einem dann wirklich geht, sondern das wird simuliert. Hauptsache ich. Von Selfies und anderen Selbstbildnissen. Von Regina Kusch und Andreas Beckmann. Ich habe Selfies mit 10 verschiedenen Lippenstiftfarben gepostet. Welcher steht mir am besten? Schaut her, Ladies. Für euch mein bestes Stück in Nahaufnahme. Ein Selfie sagt doch viel mehr über mich als ein handgeschriebener Brief. Gerade indem diese Bilder so schnell gehen, wird halt auch viel experimentiert und eine neue Mode kann innerhalb von Tagen aufkommen. Und das ist so ein bisschen, wie es Modewörter gibt in einer bestimmten Zeit. Ich trage einen orangefarbenen Overall, blicke düster in die Kamera und sehe aus wie ein Häftling aus Guantanamo. Gerade für so ein komplex beladenes Volk wie uns Deutsche war die Erfindung des Selfies wie eine Befreiung. Endlich können wir von uns wieder Fotos mit ausgestrecktem rechtem Arm machen. Ich und Angela Merkel lächeln auf meinem Selfie vor einem Flüchtlingsheim. Mit dem Selfie verallgemeinert sich eine Gattung, die früher selbstbewussten Künstlern vorbehalten war, das Selbstporträt. Heute schütteln Normalbürger aus dem Handgelenk, was Maler und Fotografen, Bildhauer und Videoperformer einst mit Bedacht arrangierten. Und wofür die Pioniere dieser Gattung sogar ins Gefängnis gegangen sind, erzählt die Kunsthistorikerin Dorit Schäfer, die in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe die Ausstellung »Ich bin hier« von Rembrandt zum Selfie kuratiert hat. Das erste Selbstporträt, das in der griechischen Antike zumindest dokumentiert worden ist, ist ein Selbstporträt von dem berühmten griechischen klassischen Bildhauer Phidias, der unter Perikles gearbeitet hat. Und der auf dem Schild der großen Figur der Athena Parthenon auf der Akropolis auf dem Schild eine Amazonenschlacht dargestellt hat. Und in diese Amazonenschlacht hat er sich selber integriert in Form eines Selbstporträts. Interessanterweise berichtet Plutarch, dass ihm das schwer übel genommen worden ist, dass er der Hybris, also des Hochmutes, angeklagt worden ist und dafür auch ins Gefängnis gekommen ist. Bildnisse waren ursprünglich den Göttern vorbehalten. Ich denke, eine Grundvoraussetzung für das Selbstporträt ist die Tatsache, dass der Mensch es sich überhaupt wert ist, sich mit sich selbst zu befassen, statt sich der Verherrlichung eines Gottes, eines Heiligen oder eines weltlichen Herrschers in irgendeiner Form zu widmen. Und das ist etwas Neues. Es ist ein zutiefst in der europäischen Tradition verwurzeltes Phänomen. Es bedeutet natürlich, dass man auch die individuelle Freiheit in irgendeiner Form ausleben dürfen muss. Ein Jugendlicher in Saudi-Arabien hat ein Selfie gepostet, das ihn mit herausgestreckter Zunge neben seinem gerade gestorbenen Großvater zeigt. Am nächsten Tag stehen Sittenwächter vor seiner Tür. Um ihren Freund zu erschrecken, inszeniert sich eine Frau aus Deutschland auf einem Selfie als blutüberströmtes Opfer eines Überfalls. Der holt die Polizei. Eine Frau fotografiert sich während der Arbeitszeit und wird von ihrem Chef gekündigt. In Moskau stürzt eine 21-Jährige von einer Brücke, während sie für ein Selfie posiert, und stirbt. Eine Autofirma warnt, lass das Selfie am Steuer nicht das letzte Bild von dir sein. Zwei Soldaten posieren mit einer Handgranate für ein Selfie. Auf dem Foto ist nur die Explosion zu sehen. Selbstporträts, in denen man eine Kamera am ausgestreckten Arm hält, haben die Leute, glaube ich, schon sehr lange gemacht. Für einen Informatiker wie Lutz Prechelt von der FU Berlin sind 15 Jahre schon eine halbe Ewigkeit. Was etwa um die Jahrtausendwende, quasi im digitalen Mittelalter, geschehen ist, lässt sich angesichts der Rasanz der Entwicklung auch von Experten kaum noch rekonstruieren. Wann also das Selfie erfunden wurde, weiß niemand genau. Es muss zu der Zeit gewesen sein, als die ersten Smartphones auf den Markt kamen. Wer das Selfie erfunden hat, kann Lutz Prechelt dagegen mit Bestimmtheit sagen. Niemand. Denn die Ingenieure, die Smartphones entwarfen, dachten zunächst gar nicht an Massenkonsumenten, sondern an Geschäftsleute, denen sie ein vielseitiges Mobiltelefon anbieten wollten, das ihnen den beruflichen Alltag erleichtern sollte und sich deswegen hoffentlich auch hochpreisig verkaufen lassen würde. Die Frontkamera, die man für das Selfie am liebsten verwendet, weil man sich dann eben vorher auch im Sucher sozusagen sehen kann, ist ja auch relevant, wenn Sie eine Videokonferenz machen wollen. Ja, wenn Sie gleichzeitig auf dem Bildschirm Ihren Partner sehen wollen und der Sie sehen können soll, dann kommen Sie ohne so eine Kamera auf der Bildschirmseite nicht aus. Und dass die Videokonferenzen nach wie vor ein totales Randphänomen sind, ist eben eine interessante Fußnote dabei. Das Selfie hingegen wurde zum Massenphänomen, als sich nach ein paar Jahren auch die Massen ein Smartphone leisten konnten und einen Mobilfunkvertrag, der eine Flatrate für Bildübertragungen beinhaltete. Selfies macht man nicht unbedingt, weil man lang ersehnte Freiheiten und lang unterdrückte Ausdrucksmöglichkeiten ausleben will. Selfies macht man einfach, weil man es kann. Also aus genau dem gleichen Grund, aus dem auch die Maler der Renaissance die antike Tradition der Selbstporträts wieder aufgenommen haben. Und da kamen viele Sachen zusammen. Einmal, dass der Spiegel zu einem weit verbreiteten Produkt geworden ist. Der flache Glasspiegel, der in Venedig hergestellt worden ist und der im 15. Jahrhundert zu tausenden Exemplaren und mehr in ganz Europa verbreitet worden ist. Man muss dazu immer sagen, dass der Künstler für sich selber auch immer das preiswerteste Modell ist. Der, der immer anwesend ist, der, den man in verschiedenen Positionen zeigen kann, das ist man selber. Auf der Oberbaumbrücke über der Spree, die Kreuzberg und Friedrichshain verbindet, haben im Rahmen der Open Air Gallery 2016 100 Künstler ihre Werke ausgestellt. Der Deutsch-Iraner Kani Alavi hat auf einer etwa 20 Quadratmeter großen Leinwand, die er auf dem Boden ausgelegt hat, Porträts von vorbeigehenden Menschen gezeichnet. Also ich habe in fast 2 Stunden 60 Porträts gemalt, ja, auf große Fläche. Ja. Ja, da sind ja unterschiedliche Ausdrucksformen, die in meinem Porträt zeige. Und will ich gerne also einfach die Gesichtsausdrücke den Menschen einfach vermitteln. Es wurde oft also, sozusagen gesprochen und da haben die gesagt, was willst du denn hier zeigen? Also, ich habe gesagt, also, ich will also eure Gefühle zeigen. Und es war natürlich interessant für mich, dass ich einmal nur Köpfe gemalt habe, beziehungsweise die Porträts von den Menschen, die dann also durch Zufall hier vorbeigehen. Also ich habe zwar einmal blicke ich drauf auf deren Gesichter und dann kommt also direkt auf mein Leinwand. Jetzt habe ich also vor, einfach mein Porträt auf diese Fläche sozusagen malen. Das heißt also, unter 60 Porträts, ein Porträt ist meins. In der Tradition großer Meister will Kani Alavi sein Konterfei in der Masse der Gesichter verstecken. Er hat einen Spiegel ausgepackt und beginnt sich selbst auf dem letzten freien Flecken der Leinwand zu zeichnen. An seinem allerersten Selbstporträt hat er sich mit 19 versucht, aber schnell wieder aufgegeben. Ich fand mich nicht so interessant. Das Gesicht war mir zu einfach und ich wollte eigentlich genauso wie zum Beispiel Rembrandt oder was weiß ich, Künstler, die dann so bekannt waren, oder Michelangelo zum Beispiel, die Bilder gemalt haben, die so interessant waren. Und so konnte ich nicht malen. So habe ich dann aufgehört, nicht weiter mich porträtieren. Bevor man sich selbst porträtieren könne, müsse man ein wenig gereift sein, meint Kani Alavi, menschlich wie künstlerisch. Wenn du dann mit deiner Kunst dich auseinandersetzt, dann sind ja deine Gefühle. Und dann wirst du im Laufe der Zeit selber dich viel mehr kennenlernen. Dieser Prozess ist nicht für einen Tag oder zwei Tage, drei Tage, sondern also in eine längere Zeit. Also das heißt, wenn du dann tatsächlich ein Selbstporträt malst, dann hast du dann selber dich auseinandergesetzt über die Jahre. Ja? Und dann aber gehst du ran und versuchst du dann, dich darzustellen. Da wir immer noch nicht genau wissen, was nun eigentlich dieses Ich ist, muss alles getan werden, um das Ich immer gründlicher und tiefer zu erkennen. Denn das Ich ist das größte und verschleiertste Geheimnis der Welt. Max Beckmann. I think girls, to be honest, they take a lot of nude selfies. Wenn Kim Kardashian in Talkshows herum erzählt, dass junge Mädchen heutzutage häufig Nacktfotos von sich machen, verrät sie längst kein Geheimnis mehr. Als Model und Reality-TV-Star hat sie schließlich dazu beigetragen, diesen Trend zu begründen und zu befeuern. Sie inszeniert ihr Leben als permanente Performance und hat sich damit zur Kultfigur stilisiert. Anders als viele junge Frauen versucht sie gar nicht, den Empfängerkreis für ihre Selfies zu begrenzen, sondern verstreut sie, wo sie nur kann. Auf ihrer Homepage, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. If I see a photo, I know exactly where I was, what I was doing, what I was wearing, who did my makeup, like everything. You know, I'll look back and think, God, why would I complain about, you know, feeling fat? I liked the way I looked then. It's taught me to be a little easier on myself. Sie könne sich noch an jedes ihrer Selfies erinnern, wo sie es geschossen hat, was und welches Make-up sie damals getragen habe, plaudert Kim Kardashian. Und sie schaue auf jedes Bild gern zurück und denke, mein Gott, wie konnte ich mich damals nur für zu dick halten? Ich sah doch toll aus. Ich sollte nicht so streng mit mir sein. Jeder Augenblick ein Spaß, festgehalten in einem Selfie, mit dessen Hilfe man ihn wieder hervorholen und noch einmal feiern kann. So stellt Kim Kardashian ihren Lebensstil öffentlich zur Schau und weltweit nehmen Millionen von Teenagerinnen teil. Sie imitieren alles, von den Posen bis zu den Klamotten. So weit geht die 15-jährige Nofa aus Berlin nicht, die eine deutsche Mutter und einen libanesischen Vater hat. Auf ihrem Smartphone hat sie zwar eine App installiert, die ihr jedes Posting von Kim Kardashian gleich anzeigt. Aber bei Selfies hat sie ihren eigenen Stil. Also ich konnte es mir schon gut vorstellen, so, dass es so um die 1000 sind. Also wenn ich gerade finde, dass ich gut aussehe oder ich ein schönes Oberteil anhabe oder so, oder meine Haare gerade gut sitzen, dann mache ich einfach ein Selfie. Ja. Ich nehme es dann einfach als Profilbild, zum Beispiel auf WhatsApp. Also meistens mache ich schon Selfies dann für mich. Nofa sammelt und ordnet ihre Selbstporträts auf ihrem Smartphone. So kann sie sich selbst beim Erwachsenwerden zuschauen. Gestern erst habe ich ein Bild von mir gefunden, von vor 2 Jahren. Da habe ich glatte Haare und alles. Und ich habe das damals gemacht und ich weiß, ich fand das toll. Und wenn ich mir das jetzt angucke, dann sehe ich zu klein aus. Ja, ich sehe einfach so extrem jung aus. Das habe ich damals so gar nicht gesehen. Dass ich mich so verändert habe, das ist schon irgendwie krass. Auf den meisten Bildern lächelt sie in die Kamera. Ein Filter mit Weichzeichner lässt ihren Teint makellos aussehen. Die schwarze Hornbrille, hinter der von schwarzem Eyeliner umrahmte braune Augen leuchten, ist stets frisch geputzt. Ihre langen, welligen, dunklen Haare hat sie oft lässig über die linke Schulter geworfen. Wenn sie sich so gestylt hat, könnte die Schülerin glatt als Angelina Jolies kleine Schwester durchgehen oder als Model. Man kann so einen Moment festhalten und man kann sich daran erinnern. Und ich meine, man wird auch nicht schöner. Und ich meine, wenn man dann eines Tages alt ist, dann kann man sich wenigstens noch daran erinnern, wie man mal ausgesehen hat. Da kann man mal sagen, so schön war ich damals, so hübsch war ich. In gewissem Sinne habe ich mich durch das Werk enthüllt, um Aspekte meines Innenlebens zu zeigen, die zerbrechlich sind. Die schottische Musikerin Annie Lennox über das Cover ihres Albums Bear, auf dem sie sich nackt, aber mit weißer Kreide bedeckt, statuengleich präsentierte. Bei den beiden amerikanischen Künstlern Warhol und Mapplethorpe, in etwa eine Generation Unterschied, ist eines festzustellen, dass sie eine obsessive Beschäftigung mit sich selber gemacht haben und mit unterschiedlichen Rollenspielen. Sie haben einen großen Hang zur Verkleidung und einen großen Hang dazu, auch ihre Sexualität in den Verkleidungen immer wieder zu ändern. Und dieses Rollenspiel, was jeder Mensch von uns auch alltäglich macht, künstlerisch zu zeigen. Bis dahin, dass sie wirklich zum Teil lächerliche Bilder von sich machen. Ob das jetzt die Marilyn Monroe-Frisur ist, dieses toupierte blonde Haar bei Andy Warhol, oder ob Mapplethorpe so tut mit dramatisch verzogenem Gesicht, als wenn er ein Straßenverbrecher ist und mit einem Messer, das er hält, dabei ist, den Betrachter gleich in Stücke zu schneiden. Also das sind überzogene, theatralische, dramatische Inszenierungen des eigenen Selbst, wo der Künstler schon zum Schauspieler wird. Was traut ihr mir zu? Wer oder was bin ich? Mann oder Frau? Oder beides ein bisschen? Der Kuratorin Dorit Schäfer von der Kunsthalle Karlsruhe gefällt vor allem die Ironie, mit der solche Fragen in den Selbstporträts aufgeworfen werden. Derartige Rollenspiele kann heute jeder mit dem Smartphone selbst inszenieren. Die Vanity Fair-Autorin Nancy Jo Sales berichtet in ihrem Buch American Girls von Teenagern, die sich zum Sex im virtuellen Raum verabreden. Dabei tauschen sie Fotos ihrer intimsten Körperregionen aus, die sie sorgsamst arrangieren. Aber sie treffen sich nie im wahren Leben. Je mehr sie sich auf diese Weise mit sich selbst beschäftigten, desto mehr machten sie sich zu ihrem eigenen Model, schlussfolgert Nancy Sales. Und desto weniger, so meint sie, würden sie sich selbst wirklich kennenlernen. Die Mitgliederzahlen solcher Communities sind in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Ich knipse. Also bin ich. Stefan Trinks, Kunsthistoriker. Zweideutiges, fragendes, ironisierendes bleibt beim Selfie eher die Ausnahme, beobachtet der Leipziger Blogger und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich. Für mich haben Selfies auch sehr viel zu tun mit diesen anderen typischen Medien der Kommunikation, die im Smartphone-Zeitalter groß geworden sind, so die Emoticons, die Emojis, also alles Zeichen, mit denen versucht wird, sehr knapp und bildhaft eben auch Emotionen, Gefühlslagen zum Ausdruck zu bringen. Emoticons stammen aus der Welt der Zeichen und der Piktogramme. Ihr ältester und immer noch berühmtester Vertreter ist das gelbe Smiley, das weltweit verbreitet ist und weltweit verstanden wird. Inzwischen gibt es davon hunderte Varianten. Weinend zum Beispiel oder wutschnaubend mit Dampf aus den Nasenlöchern, cool mit Sonnenbrille oder verliebt mit Herzchen als Augen. Praktischerweise sind sie alle schon wie Schriftzeichen auf jedem modernen Smartphone vorinstalliert, sodass man seine Mitteilungen auch ohne Wort verschicken kann. So würde ich auch viele Selfies verstehen. Da bringt man sein Gesicht weit auch in so eine etwas übertriebene Pose, sodass es eben auch besonders albern oder witzig oder traurig aussieht. Und damit ist dieses Bild, was man von sich schickt, auch so eine Art von lebendigem oder natürlichem Emotikon. Und erfüllt eben auch genau dieselbe Funktion wie so ein Emotikon. Also auf eine schnelle, plakative Weise anderen mitzuteilen, wie es einem gerade geht. Das gelingt erstaunlich gut und erstaunlich missverständnisfrei. Und zwar nicht nur unter Freunden, die sich gut kennen und auch im realen Leben öfter über den Weg laufen, sondern auch unter Menschen, die tausende Kilometer voneinander entfernt in völlig unterschiedlichen Kulturen leben, sich aber regelmäßig und ausschließlich in digitalen Sphären begegnen. Ich finde eher erstmal überraschend, dass es vielleicht schon mit das erste Mal hier glückt, was man sich ja oft so gerade in der ganzen klassischen Moderne jetzt hier im Westen gewünscht hatte, nämlich dass irgendwie es Bildsprachen gibt, die kulturübergreifend sind, die unmissverständlich sind. Man hatte auch früher oft die Hoffnung gesetzt, kulturelle Missverständnisse irgendwann vielleicht damit mal aus dem Weg räumen zu können, dass man einfach über Bilder kommuniziert, während Sprache muss man immer erst lernen und hat so viele Zwischentöne und ist so missverständnisträchtig. Und in gewisser Weise scheint mir diese Utopie jetzt damit sich auch zu verwirklichen. Ich habe nicht den Eindruck, wenn ich auf Blogs gehe, die von Leuten aus der arabischen oder der asiatischen Welt betrieben werden, dass es hier so grundsätzlich andere Codes, andere Bildtypen gibt, sondern dass sich das wirklich als globales Idiom eigentlich etabliert hat. Auf globale Verständlichkeit konnte ein Albrecht Dürer allenfalls in gebildeten Kreisen bauen, obwohl die für ihn relevante Welt noch viel übersichtlicher war und sich auf die damalige christliche Hemisphäre beschränkt haben dürfte. In der war es bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts ein Sakrileg, sich dem Blick des Betrachters so frontal auszusetzen, wie er es im Selbstbildnis im Pelzrock tat. und dabei auch noch genauso frontal zurückzublicken. Diese Perspektive hatten seine Malerkollegen bis dahin für den Sohn Gottes reserviert. Das Selbstbildnis von Dürer, das heute in der alten Pinakothek hängt, er ist 28 Jahre alt und er zeigt damit, das, was ich mache als Schöpfer, ich bin ein künstlerischer Schöpfer und ich setze mich in vielen äußerlichen Dingen, den Erscheinungsbildern von Christus gleich. Also das hat natürlich etwas von einem großartigen Selbstbewusstsein. Nicht nur, weil sich da ein Mensch fast gottgleich präsentierte, sondern weil sich Dürer so in einen Stand erhob, der ihm nach landläufiger Meinung gar nicht zustand als Künstler. Denn Künstler galten damals als einfache Handwerker. Dürer aber beanspruchte für sich die Rolle eines Intellektuellen, der neue, unbekannte Sichtweisen eröffnete. Er war schließlich gleichzeitig Mathematiker. Und dieses Fach machte gerade zu seinen Lebzeiten große Fortschritte und schickte sich an, die Sicht auf die Welt zu verändern. Ohne freilich Philosophie und Theologie den Rang von Königsdisziplinen unter den Wissenschaften streitig machen zu wollen. Dürer blieb stets ein gottesfürchtiger Mann. Er wollte seinem Schöpfer nahe kommen, nicht an seine Stelle treten. Dürer wollte Grenzen verschieben, nicht aufheben. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Exodus, Kapitel 20, Vers 4 und 5. Wer heute Selfies macht, überschreitet ständig Grenzen, ohne noch darüber nachzudenken. Die Zeit ist kaum noch eine Grenze, weil das Bild in Sekundenschnelle gemacht werden kann. Die Verbreitung übers Internet und soziale Netzwerke ist ohnehin grenzenlos. So wie Gott einst überall gegenwärtig schien, kann sich der Mensch heute globale Omnipräsenz verschaffen, wenn er will. Man könnte sagen, dass das Selfie gegen ein uraltes Gebot der monotheistischen Religionen verstößt, sich nämlich kein Bild vom Gott und im übertragenen Sinne vom Menschen zu machen. Nicht nur die Religionen Abrahams, sagt der Berliner Anthropologe Christoph Wulff, propagierten das Gottes- und Selbstbildnisverbot. Schon die Philosophen der Antike hatten dieses Tabu gekannt. Seine berühmteste Ausformulierung findet sich für Wulff im Mythos des Narziss, der eines Tages im Wasser sein Spiegelbild erblickte und sich darin verliebte. Ohne die Hoffnung, dass seine Liebe je erwidert werden könnte, starrte er den Rest seines Lebens in sein Ebenbild. Die theologische Weisheit, dass das Machen von Bildern, erstmal von Gott, aber auch von anderen Menschen und von einem selbst, ein äußerst problematischer Prozess ist, ist völlig klar. Und ich denke, beim Selfie ist die Tendenz, wirklich das Bild an die Stelle des Menschen zu setzen. Beim Selfie geht es darum, sich möglichst viele Bilder von einem selbst zu machen. Das ist natürlich eine bestimmte Form von Religionsanthropologie, die ich da zum Ausdruck bringe. Aber ich glaube, es hat seine Bedeutung. Denen, die heute Tag für Tag ein Selfie nach dem anderen knipsen, ist diese Botschaft entweder unbekannt oder einfach egal. Doch diese Leichtigkeit schlägt schnell um in Leichtfertigkeit. Nur wenige denken darüber nach, dass ihnen eine besonders extrovertierte Selbstdarstellung irgendwann einmal peinlich sein könnte. Dass zum Beispiel ein potenzieller Arbeitgeber Jahre später ein freizügiges Selfie im Netz finden könnte, wenn sie sich gerade bei ihm bewerben. Christoph Wulff würde den Menschen am liebsten zu mehr Vorsicht raten, aber er erwartet nicht, dass sie auf ihn hören. Das ist auch ein Merkmal der heutigen Zeit. Wir müssen uns alle inszenieren. Wir müssen uns, anders gesprochen, verkaufen, damit wir ankommen. Nicht, wir werden zur Ware, das muss man so deutlich sagen. Der Kapitalismus hat da nicht angehalten. Es wird alles verkaufen. Es geht ja sogar dieses ökonomische Prinzip in alle Bereiche des menschlichen Lebens. Und beim Selfie gibt es diese Widerspiegelung. Man sieht sich selbst, man ist auf sich zentriert. Und das ist einerseits ja etwas, was den Menschen Freude macht. Sie inszenieren sich gerne. Das ist die positive Seite, wenn man so will. Das hat natürlich auch andere Seiten. Nicht, dass wir uns dauernd selbst manipulieren. Und das Selfie scheint mir so etwas zum Ausdruck zu bringen. Wir haben dauernd diesen Anspruch an uns zu gefallen und sichtbar zu sein. Ist der Mensch einmal in den Selfie-Kosmos eingetreten, muss er immer neue Bilder posten, meint Christoph Wulff. Muss immer wieder zeigen, ich bin hier, ich bin immer noch da. So wertet man sich auf, macht sich und sein Leben interessant. Wir müssen das alle tun, dass man das Leid nicht zeigt, Schmerz nicht zeigt. Weil das natürlich nicht zu dem Hauptmerkmal des modernen Menschen gehören soll. Das passt nicht. Das Selfie hat schon sozusagen als Medium die Funktion, glückliche Menschen zu zeigen. Oh, Selfies lügen natürlich schon. Aber das ist aus meiner Sicht ein Grund, warum die Selfies so viel Zulauf haben, dass sie ein Exemplar sind, nicht nur von Selbstporträt, sondern von Selbstrepräsentation. Für den Informatiker Lutz Brechelt gilt ähnlich wie für den Anthropologen Christoph Wulff die alte Weisheit: The medium is the message. So ziemlich jede Lebensäußerung, wo ich als Person mit auftauche, könnte man als eine Selbstrepräsentation betrachten. Wenn ich etwas spreche, bin ich stimmlich präsent. Wenn das, was ich sage, meine Meinung ist, bin ich als Persönlichkeit präsent. Wenn ich eine Unterschrift leiste, ist das eine Selbstrepräsentation, nämlich meiner Identität. Und viele dieser Selbstrepräsentationen, die wir bis jetzt verwendet haben, zum Beispiel Handschrift und Unterschriften, sind verhältnismäßig arm, verhältnismäßig schmalbandig. Da steckt nicht sehr viel drin von mir. Das Medium Selfie schränkt für Lutz Brechelt die Menschen nicht ein, sondern erweitert ihre Ausdrucksmöglichkeiten. Schon allein aufgrund seiner technischen Beschaffenheiten. Das Selfie ist jetzt plötzlich eine Möglichkeit, die schnell und einfach geht, nichts kostet, jederzeit verfügbar ist, wie ich eine viel reichhaltigere Selbstrepräsentation von mir anfertigen kann, wo zum Beispiel nämlich meine Stimmung und ein Teil meines aktuellen Körperzustands direkt abgebildet werden. Und ich glaube, dass ein Bedürfnis danach, solche Selbstrepräsentationen weiterzugeben an andere, ein Treiber ist, warum diese Selfies so populär geworden sind. Für den Informatiker ist diese Entwicklung noch längst nicht am Ende angelangt. Vielleicht nicht einmal an ihrem Höhepunkt. Da geht technisch noch einiges. Also die Frage, ob man holographische Wiedergabe schafft, ist noch interessant. Dann stoßen wir nochmal ein Tor auf zu neuen Dimensionen von Nutzen, wo man also tatsächlich die persönliche Nähe eines Menschen annähern kann. Noch ist die Übertragungstechnik nicht so weit, aber sie wird kommen. Und Selfie-Macher sind es gewohnt, Verbreitungswege zu wechseln. Medienaffine Jugendliche haben Snapchat für sich entdeckt. Über diesen Dienst lassen sich Fotos und kurze Videos blitzschnell verbreiten, sind aber für den Empfänger nur wenige Sekunden sichtbar und werden dann wieder gelöscht. Auch wenn es immer Hacker geben wird, die solche Dateien wiederherstellen können, sinkt die Gefahr, dass einem peinliche Posen oder Grimassen oder andere Bilder, die man später bereut, immer wieder vorgehalten werden. Immer mehr User beginnen, sich Gedanken zu machen, was sie verschicken und was nicht. Bilder. Ich will dieses Risiko gar nicht eingehen, dass es rumgeschickt werden könnte. Also ich würde es nicht machen. Wenn mein Freund mich anbetteln würde, ich würde immer Nein sagen. Ich meine, wer es machen möchte, bitte. Aber ich mache das nicht. Ich hätte viel zu große Angst vor den Folgen einfach. Wenn man sich jetzt zum Beispiel trennt oder Streit hat oder sonst was, dass man das dann einfach rumschickt oder selbst wenn der Typ oder die Freundin das bloß ihren Freundinnen zeigt oder halt den Kumpels, das ist doch demütigend. Ewig, sagt Nova, habe sie sowieso nicht vor, Selfies zu produzieren. Ich denke, dass man ab einem gewissen Alter einfach zu reif dafür ist. Also mit 30 denke ich jetzt nicht mehr unbedingt, dass ich dann so viele Selfies machen werde. Vielleicht mal eins mit so ein paar Freunden, aber dann halt auch wirklich nur, wenn man halt gerade gute Laune hat und man auch unter Freunden ist, dass man halt eine Erinnerung hat. Auch da lässt sie Grimassen oder alberne Gesten eher weg. Ich achte darauf, dass es natürlich aussieht. Als wäre es jetzt gerade so ganz nebenbei gemacht worden. Und nicht, dass man sich irgendwie extra hinstellt oder so. Sieht halt schon blöd aus, wenn man dann da rumhüpft. Ja. Wolfgang Ulrich hat seine Professur für Kunstgeschichte in Karlsruhe aufgegeben, um sich als freier Autor, Kurator und Blogger mit der Geschichte des Kunstbegriffs und mit modernen Formen des Ausdrucks zu beschäftigen. Für mich besteht eigentlich der kategoriale Unterschied darin, dass Selfies wie viele andere Bildtypen in den sozialen Medien primär mal zu verstehen sind über die Funktion, dass sie Teil einer Kommunikation sind, und zwar eigentlich einer Live-Kommunikation. Dahinter steht so die Idee, ich teile jemand anderen mit, hier bin ich gerade, mir geht's gerade so, ich denke gerade an dich. Aber es sind eigentlich so Statusmeldungen im weitesten Sinne. Fast alle Selfies gehen in dem Moment auf, in dem sie gemacht und gesendet und von der anderen Seite auch wieder angeschaut und vielleicht dann wieder kommentiert oder beantwortet oder weitergeleitet werden. Der Blick auf Abertausende von Selfies beeinflusst auch Wolfgang Ulrichs Sicht auf künstlerische Selbstbildnisse. Ich finde schon, dass man so an der Geschichte Selbstporträts eben sehr schön auch sehen kann, wie sich Begriffe von Künstlertum ändern. Die Selbsteinschätzung von Künstlern, wann sehen sie sich eher als die Opfer der Gesellschaft, als Außenseiter der Gesellschaft, wann sind sie eher stolz, weil sie selber auch Teil irgendwie eines mächtigen Milieus sind, wann definieren sie sich über materielle Erfolge, wann definieren sie sich vielleicht eher darüber, eben ausgestoßen zu sein. Das kann man ja alles wunderbar ablesen und das wird natürlich durch die Inszenierung des Selbstporträts immer nochmal gesteigert, diese jeweilige Rolle und Selbsteinschätzung. Insofern ist diese Gattung ja auch so spannend. Rembrandt, also der Künstler, der am meisten Selbstporträts überhaupt von sich gefertigt hat. Rembrandt hatte einen riesigen Kostümfundus mit unglaublich wunderbaren Gewändern aus Pelz, aus Seide, unterschiedliche Jahrhunderte, orientalische Kostüme, verschiedene Waffen, Schwerter, Dolche, was auch immer. Und das waren Kostüme, die er verwendet hat für seine Modelle. Er hat ja viele, viele sakrale Gemälde geschaffen und vor allen Dingen viele Motive aus dem Alten Testament, wo er mithilfe dieser Kostüme eben auch die historische Zeit, in der seine Bilder spielten, mit darstellen wollte. Und diese Kostüme hat er selber verwendet, hat sie selber angezogen. Und sich dann gemalt. Ungefähr 80 Selbstporträts Rembrandts sind bekannt. Gemälde, Zeichnungen, Radierungen. Angefertigt hat er wahrscheinlich noch mehr, denn Röntgenuntersuchungen seiner Werke zeigen, dass der Meister viele später wieder übermalte. Auf seinen Selbstbildnissen ist der Mal eindeutig zu erkennen, mal schlüpft er in Rollen wie die des Apostels Paulus. Die Zeitgenossen und auch die Nachwelt hat er damit irritiert. Bis ins 19. Jahrhundert bekam er kaum bessere Kritiken als heute Kim Kardashian. In Katalogen wurden ihm seine burlesken Züge vorgeworfen, die seltsamen Haartrachten kritisiert oder ganz allgemein die Rohheit seiner Selbstbildnisse moniert, erzählt Dorit Schäfer. Erst in der aufkommenden bürgerlichen Gesellschaft wollen die Kunstsachverständigen bei ihm eine Suche nach dem eigenen Ich erkennen. Bei Rembrandt ist es nun so gewesen, dass er sich in einer so empfindsamen Physiognomie dargestellt hat, aber auch in unterschiedlichen emotionalen Stimmungen. Ängstlich, leidend, klagend, erstaunt. Also er hat auch die Physiognomie der verschiedenen Befindlichkeiten und Ausdrucksstudien immer wieder an seinem eigenen Gesicht ausprobiert. Dass man ganz lange gedacht hat, es ist eine sehr starke psychologische Beschäftigung mit dem eigenen Selbst. Heute geht man davon aus, dass das eher eine romantische Sicht ist auf Rembrandt, denn man weiß, dass diese Ausdrucksstudien damals auch eine große Modewelle gewesen sind und dass er damit eine große Einnahmequelle hatte. Die Gesetze des Marktes, die Erwartungen der Umwelt, die gesellschaftlichen Konventionen. Das Umfeld für künstlerische Selbstporträts war und ist nicht so grundverschieden von dem, in dem Selfies entstehen, meint Wolfgang Ulrich. Nur gingen Künstler damit natürlich viel professioneller um. Das Selfie aber sei nun mal ein Medium des Alltags, offen für jeden, auch für Amateure und Dilettanten. Ich war auf einem Symposium letztes Jahr in Venedig und da waren so mehrere sehr kulturkonservative Redner und lustigerweise hatten drei dieser Redner unabhängig voneinander einen ganz ähnlichen Chart bei ihrer PowerPoint-Präsentation, nämlich links eben so das berühmte Selbstporträt von Dürer im Pelzrock, wo er da eben in diesem christusgleichen Position da sich malt, mit ernstem Gesicht, mit durchdringendem Blick, also wirklich so der erhabene, große, geniale Künstler schlechthin. Und daneben haben sie dann halt irgendein Selfie gezeigt, wo irgendwie ein junges Mädel da mit Kulleraugen und aufgerissenem Mund und rausgestreckter Zunge sich fotografiert hat, um zu zeigen, welchen Kulturverfall es seit Dürer gegeben hat. Und das ist für mich völlig absurd, solche Bilder so miteinander in Beziehung zu setzen. Man hat im Grunde das Selfie so aus dem Kontext gerissen und überlädt das mit Ansprüchen, die es überhaupt nicht erfüllen will. Das Selfie will gar nicht anders sein als profan. Ich lichte meinen Hintern ab und habe ein Belfie. Ich drehe ein Selfie-Video und habe ein Welfie. Ich fotografiere Haare für ein Healthy. Ich posiere nackt und produziere ein Nelfie. Ich inszeniere mich nackt mit meinem Partner und schaffe ein Ralphie. Mit ihren Selfies, Belfies und Ralphies wollen die Absender sich der Welt zur Schau stellen. Der Künstler Kani Alavi will dagegen in Selbstporträts seine Geheimnisse malen. Auch und gerade die, die er selbst noch gar nicht kennt. Ich habe irgendwann mal ein Bild gemalt und dann hatte ein Mensch, der seine Käufer war von mir, hat mir interpretiert das Bild. wie ich in diesem Bild meine Gefühle gezeigt habe. Und er hat Dinge herausgefunden. Die Augen in diesem Zeitraum warst du bestimmt glücklich. Ja? Warst du bestimmt also irgendwie mit vielen Menschen zusammen und hast du dann die einfach Gefühle gegeben, dass die auch glücklich werden. Ja? Deine Augen leuchten. Da hast du dann so dargestellt. Momentan sind alle seine Selbstbildnisse verkauft. Doch Kani Alavi kann sich nicht einfach hinsetzen und beliebig neue produzieren. Du musst also dich in eine Stimmung versetzen und versuchen, also einfach so weit zu kommen, dass du dann sagst, heute male ich wirklich mein eigenes Selbstbildnis. Ja? Und sonst wird wahrscheinlich nicht richtig gut laufen. Das heißt, du musst es wirklich diese Zeitspanne einfach herausfinden, auch also entdecken. Weil du kannst nicht jederzeit also einfach sagen, jetzt gehe ich mal ran und male ich mich. Das geht nicht. Also, du musst es wirklich diese Zeit erwischen. Manchmal ist nachts, 2, 3 Uhr morgens vielleicht, stehst du auf und sagst mir, also interessant, jetzt möchte ich gern versuchen. Aber das ist nicht so, dass es dann gleich kommt. Es kann sein, dass es in 2 Tagen oder manchmal kann sein, dass es 10 Jahre dauert. Kani Alavis bekanntestes Gemälde heißt Es geschah im November und ist auf einem Mauersegment in der Berliner East Side Gallery zu sehen. Vor einem blauen Hintergrund teilt sich die weiße Betonmauer und eine Flut von Gesichtern strömt hindurch. Auf einer Leinwandvariante dieses Bildes hat er auch sein Selbstporträt versteckt. Bis jetzt hat er diese Version noch nie ausgestellt. Aber falls sich sein großer Traum erfüllt und aus der East Side Gallery einmal ein Museum wird, möchte er sie dort aufhängen. Ich lebe in meiner Haut wie in meinem Haus. Ich weiß, es gibt schönere Haut, feinere Haut und robustere Haut. Aber ich fände es wieder natürlich, sie gegen meine zu tauschen. Primo Levi. Die Bilder sind alle heimlich entstanden und sie sind versteckt worden. Und manche Aufseher oder Bahnarbeiter haben sie mitgenommen und nach dem Krieg wurden sie wiederentdeckt. Walter Smerling vom Verein Kunst und Kultur in Bonn hat der deutschen Öffentlichkeit zum ersten Mal eine sehr ungewöhnliche Sammlung von Selbstporträts gezeigt. Im Rahmen der Ausstellung Kunst aus dem Holocaust hat er Selbstbildnisse aus Konzentrationslagern präsentiert. Sie stammen aus der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel, wo sie aber nur sehr selten gezeigt werden, weil sie einen fast unglaublichen Überlebenswillen zeigen und damit unrealistisch wirken können, obwohl an ihrer Echtheit kein Zweifel besteht. Derjenige, der was ausdrücken will, der hat es gemacht, wenn er die Kraft dazu hatte. Und das ist eben das Bemerkenswerte, dass diese Menschen den Tod vor Augen habend dennoch sich ausdrücken. Leute mit eigener Meinung, die man zwar auf das Unmenschlichste, unvorstellbar Grauenvollste behandeln kann, aber die sagen, mein Menschsein und meine Seele, meine Kreativität, das kann mir niemand nehmen. Die wenigen Gefangenen, die im Konzentrationslager gemalt haben, waren fast alle künstlerisch vorgebildet, einige sogar bekannte Maler. Andere waren, als sie deportiert worden, noch zu jung gewesen, um auf eine Kunstakademie zu gehen, hatten sich aber schon im Elternhaus oder in der Schule darauf vorbereitet. Die Historiker von Yad Vashem haben jede Biografie mithilfe von Zeitzeugen und Dokumenten rekonstruiert. Walter Smerling deutet die Selbstporträts als Versuch, die zerstörten Lebensentwürfe nicht aufzugeben. Die Porträts sind alle auch unter künstlerischen Gesichtspunkten, ich will nicht sagen hochwertig, aber man sieht in Anführungsstriche schöne Gesichter. Man sieht den Versuch, den Porträtierten positiv darzustellen. Dem entnimmt man nicht unbedingt die furchtbare Situation, in der er sich befindet. Ich könnte mir vorstellen, weil es darum ging, auch ein Bildnis für die Zeit nach dem Leben, also für die Nachwelt zu erhalten. Ilka Geddö hat das Ghetto von Budapest überlebt und später als Grafikerin Weltruhm erlangt. Sie war ja noch eigentlich eine junge Frau, als das Bild entstand, nicht? Aber sie sieht sehr, sehr alt aus. So eine verschwommene Gestalt, so ein nicht klar erkennbares Gesicht. Seltsam im Nebel zu wandern, kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein, fällt einem da ein, nicht? Sie war ja gerade mal 23 Jahre alt, hat sich hier als eine alte Frau porträtiert. Das verschattete Gesicht, die trüben Augen, die hängenden Schultern. Da denkt man an Ermüdung und Niedergeschlagenheit. Sie hat diesen Stil nach dem Krieg weiter fortgesetzt. In den Ghettos und Konzentrationslagern waren die meisten Künstler auf einfachste Mittel angewiesen. Sie haben sehr viele Bleistiftzeichnungen. Wir haben natürlich überwiegend nur ganz kleine Formate, ja, also 30 mal 20 Zentimeter oder 40 mal 30. Man hat mit Kartoffelscheiben gemalt. Keines dieser Selbstporträts nimmt die Realität des Lagers auf. Keines zeigt die Menschen so halb verhungert, so verdreckt und erniedrigt, wie sie waren. Zum Beispiel Josef Kovner, der macht ein Selbstporträt in einer sehr expressiven Sprache. Das ist 1941 in Lodz entstanden, Litzmannstadt. Man sieht schon die Traurigkeit und das Gesicht ist abgemagert, aber er bringt etwas Farbe ins Gesicht. Aber das verbirgt nicht seinen traurigen Blick. Ein nachdenklicher, trauriger Blick, aber wie soll ich sagen, in der Bildfläche strahlt so eine optimistische Apokalypse raus. Ja? Also ich male heute noch ein farbiges Bild, selbst wenn morgen die Welt untergeht. Und das ist so stark und positiv, ja? Auch wie er hier mit den Farben jongliert, mit Grün und Violett und einerseits farbig ist und andererseits eine melancholische Stimmung vermittelt. Und du siehst da den Tod, du siehst dort die Arbeitenden, du siehst dort die Leidenden, die Hungernden und du bist einer von denen, und porträtierst dich jetzt in dieser Situation, aber willst deine positive Lebenshaltung und deinen Stolz und deine in gewisser Hinsicht Unabhängigkeit und deine Stärke zum Ausdruck bringen, aber auch die Traurigkeit und die Ausweglosigkeit, in der du dich befindest. Und dieses Selbstporträt bringt das für mich auf intensivste Weise rüber, und zwar alleine durch den Blick der Augen. Der Blick der Augen sagt alles. Ich bin ein Mensch und ich habe eine Würde und die Würde ist unantastbar. Wenn es Zusammenhänge gibt zwischen dem Selfie und dem Selbstporträt, dann ist es wirklich der Wunsch des Menschen, sein eigenes Bild in die Welt zu setzen und damit auch der Sterblichkeit etwas entgegenzuhalten. Jedes Selbstporträt und jedes Selfie ist ein Statement. Ist ein Statement dafür, dass man in der Welt ist und sich behaupten will in der Welt. Und das ist etwas zutiefst Menschliches, was sowohl das Selbstporträt als auch das Selfie gemeinsam haben. Kim Kardashian macht das auch neuerdings mit einem Buch. An den drei Seiten des Buchschnitts fällt ein grauer Mittelteil auf, in dem man normalerweise Fotos erwarten würde. Aber tatsächlich enthält das ganze Buch nichts als Fotos. Die grau gekennzeichneten Seiten sollen anzeigen, dass hier die Nacktaufnahmen platziert wurden. Damit kein christlich-fundamentalistischer Teenager etwas sieht, das für Kinderaugen nicht bestimmt ist und die Eltern womöglich Verlag und Autoren verklagen. Kim Kardashian im kleinen Schwarzen auf rotem Teppich. Kim Kardashian mit Ehemann Kanye West und Sohn auf dem Weg zum Strand. Kim Kardashian im Bad, mal mit Dessous, mal ohne. Kim Kardashian versprüht ihre neue Duftkollektion. Kim Kardashian und Hillary Clinton. Wer Star ist und wer Fan, ist nicht erkennbar. Etwa 50 Millionen Dollar verdient Kim Kardashian im Jahr mit ihren Büchern, Fernsehauftritten, einer eigenen Duftkollektion und Modenschauen. Das Feuilleton rümpft darüber gern die Nase. Wenn dagegen ein Selbstporträt von Gerhard Richter für ein paar Millionen bei Sotheby's unter den Hammer kommt, wundert sich niemand mehr. Bis auf einen, Gerhard Richter. Der aktuell am höchsten gehandelte Maler hat die Preise für seine Werke schon mehrfach öffentlich als aberwitzig eingestuft. Kim Kardashian nimmt strahlend lächelnd alles, was sie kriegen kann. Ob du glücklich bist oder traurig bist, diese beiden Dinge kannst du ohne weiteres nutzen. Ich habe angefangen, mein eigenes Selbstporträt darzustellen, auf Leinwand oder auf Papier und so. Und für mich war früher die Voraussetzung, diese klassische Malerei, diese Regelung, war immer so exakt beschrieben. Die Proportion und die Tiefe, die ganze Farbkomposition muss dann einhalten. Bei jeder bekannte, renommierte Künstler war das immer so, ja, genauso wie Da Vinci oder Rembrandt oder Michelangelo. Und dann aber nach 10 Jahren oder 15 Jahren hast du dann also eine andere Phase. Dann willst du dich befreien, dann lässt du dann einfach die Pinsel viel mehr schwingen. Also ich breche die Regeln, die Farben, die dann tatsächlich so kombinieren werden sollte, das mache ich nicht und es ist alles so wirklich so ein bisschen wild, ja. Auch Kim Kardashian legt beim Selfie-Machen Wert auf gutes Handwerk. I think lighting is everything, angle is everything. Auf gutes Licht komme es an. Und natürlich darauf, dass das Smartphone im richtigen Winkel gehalten werde, damit sich die Perspektiven nicht verschieben und die Proportionen nicht mehr stimmen. Sie habe sich das alles selbst beigebracht. And a lot of it has to do with how you crop it. Like if you don't like something on your body, just crop it. Später bei der Bildbearbeitung müsse man die Kunst des Weglassens beherrschen. Alles, was am Körper nicht gefällt, schneide sie einfach weg. Über allem aber steht für Kim Kardashian eine eherne Grundregel: kein Selfie-Stick. Sich so eine Teleskopstange ans Smartphone montieren, das Gerät an einen Meter oder noch weiter weghalten und per Fernbedienung auslösen, das ginge dann doch gegen die Berufsehre. Da entstünden dann Bildräume, die man niemals schaffen könne, nur mit einer Armlänge Bewegungsradius. Das wäre Schummelei. Erstmal der Hintergrund. Ich finde wichtig, dass der nicht so übertrieben ist, dass es auch ein schöner Hintergrund ist. Felder, Wiesen. Aber dass man halt schon mehr auf die Person dann achtet. Die meisten meiner Selfies sind tatsächlich mit Freunden und auch mit einem Haustier. Eine Bekannte von mir, die ist jetzt 22, die macht immer noch dieses Duckface. Ich finde es nicht toll. Dieses Duckface, das ist so kindisch, wenn man so eine Schnute zieht, wie so eine Ente eben. Meistens lächle ich bloß auf Selfies. Ja, dann halt noch der Winkel, dass man das nicht unbedingt von unten macht oder auch nicht von oben. Also manchmal halte ich es halt gerade so vor. Ja, sonst halt meistens auch so leicht angeschrägt. Oder dass man nur die Hälfte des Gesichtes sieht. Das machen ja jetzt auch alle. Was das Selfie eigentlich ist, ob Medium oder Bildgattung, ob vorübergehende Modeerscheinung oder kommende Kunstform, darüber streiten die Experten. Aber sie sind sich einig, dass das Phänomen sich weiterentwickeln und ausdifferenzieren wird. Es könnte noch mehr zu einem Alltagswerkzeug werden. Schon bald, prophezeit der Informatiker Lutz Prechelt, könnte man es nutzen, um die eigene Identität nachzuweisen. Zum Beispiel am Geldautomaten. Wenn man Bewegtbild überträgt als Video, wäre das etwas, was recht schwierig zu fälschen ist. Insbesondere noch, wenn gleichzeitig ein Sprachsignal kommt, wenn ich etwas sage, was dann lippensynchron sein muss, sodass sich das potenziell eignet für Authentisierungszwecke. Die lippensynchrone Botschaft wäre so etwas Ähnliches wie eine Geheimzahl oder ein Passwort. Alle großen Kreditkartenunternehmen denken schon darüber nach, ob und wo sie Foto- oder Video-Selfies nutzen können. Amazon hat sogar schon ein entsprechendes Patent angemeldet. Für Kunden hätte das den Vorteil, dass sie sich überall identifizieren und bezahlen könnten, nicht nur dort, wo ein Automat oder ein Kartenlesegerät installiert ist. Sie müssten allerdings ihr Smartphone dabei haben. I see Europe in 19th century, 20th century, in 21st century, I don't know. I think it's a very different century. Europa habe das 19. Jahrhundert bestimmt und auch das 20. Aber was das 21. Jahrhundert betrifft, da hat Ai Weiwei seine Zweifel. Das werde wohl ganz anders geprägt werden, auch in der Kunst. Und es dürften sich Formen und Bildsprachen durchsetzen, die hierzulande bisher kaum anerkannt seien, pflichtet ihm Dorit Schäfer bei. Ich betrachte das Selfie als eine Art, ja, lassen Sie uns mal Bildgattung sagen, die ich künstlerisch verwenden kann und die ich natürlich konzeptionell sehr gut verwenden kann, und zwar auf eine Art und Weise, wie ich noch keine andere Kunstgattung verwenden konnte, nämlich indem ich in einer Nanosekunde, sage ich mal übertrieben, mein Bild millionenfach in die Welt bringen kann. Und nicht nur millionenfach, sondern auch global. Ai Weiwei ist einer, der das Selfie tatsächlich zu einer künstlerischen Aussage gemacht hat, der exzessiv Selfies von sich macht und das konzeptuell auch als autobiografische künstlerische Äußerung in seinem Werk verankert. People would ask, why you still doing this? Every time I make a move, I have to report to authority. Er müsse ohnehin jeden seiner Schritte in China den Behörden melden, erzählt Ai Weiwei. Da könne er doch sein Leben auch der Öffentlichkeit zeigen, gelegentlich eben mit Hilfe von Selfies. Ordinary people can never bear with this. This will be crashed anyway. So I think I have a chance to experience that. And I have a responsibility to speak out. Und zum anderen ist es so, dass seine Selfies sehr oft künstlerisch genau durchkomponiert sind. Also dass eine Selfie, das er 2009 in Chengdu in China gemacht hat, als er in einem Hotel von der Polizei zusammengeschlagen und festgenommen worden ist, gemeinsam mit einem chinesischen Musiker. The police tried to stop me and so they're beating me. I guess it's not so abnormal in there. Man sieht in diesem Selfie, dass er von zwei Polizisten mit dem Musiker zusammen weggebracht wird und er schafft es gerade noch mit dem Smartphone ein Selfie von sich zu machen und er hält es über seinen Kopf. Und der Blitz erscheint wie so ein Nimbus, wie so ein Lichtschein über ihm. Man sieht die Spiegelung links und rechts. Und wenn man einigermaßen die sakrale Kunst oder die christliche Ikonografie der Kunstgeschichte Europas kennt, dann hat er eine Komposition gewählt, mit der er auf die Passion Christi anspielt. Er hat ein rotes T-Shirt an, das zerschlissen ist, in dem Löcher sind. Er hat den Heiligenschein durch das Blitzlicht von dem Smartphone über sich. Er wird von den Schergen, sag ich jetzt mal, von den chinesischen Polizisten, in den Darstellungen der Christi Passion waren es die Schergen, wird er begleitet. Es ist eine Dreieckskomposition, die austariert ist. Also so schnell und spontan er dieses Bild gemacht hat, so sehr sieht man doch, dass er als Künstler genau wusste, in welchem Winkel er fotografieren musste. Für Ai Weiwei ist das Selfie wie für jeden anderen Nutzer in erster Linie ein Mittel der Kommunikation. Er teilt sich mit, persönlich wie künstlerisch, und unterscheidet gar nicht zwischen diesen beiden Bereichen. Und weil er ein politischer Mensch ist, sind seine Bilder eben oft auch politische Statements. Umso mehr in Zeiten, in denen ihm die kommunistische Führung in Beijing Interviews verbietet. If I don't show my voice, I don't act as I always believe, then I think I'm dead already. Nach seiner Verhaftung in Chengdu fürchtete Ai Weiwei ganz real eine Zeit lang um seine Gesundheit und sogar um sein Leben. I feel headache and pain in my head all the time, so I thought it would go away. Until I come to Germany for my exhibition, then I feel the pain get very severe, so I come to hospital. And then I realize this blood in my head. With the help of the Munich University Hospital, we did the surgery and it's very successful. Weil seine Schmerzen immer schlimmer wurden, nachdem ihn die Polizisten auf den Kopf geschlagen hatten, nutzte er einen Aufenthalt in München, um sich in die Uniklinik zu begeben, wo ihm ein Blutgerinnsel aus dem Gehirn entfernt wurde. Noch mit einer Drainage im Kopf postete er ein Selfie, auf dem er den blutgefüllten Schlauch zu einem Kreis verbog, so wie ein Taucher mit Daumen- und Zeigefinger formen, wenn sie unter Wasser anzeigen wollen, dass mit ihnen alles okay ist. Ich kann ein Selfie inszenieren, ich kann es auch auf einen bestimmten Zeitpunkt fixieren, ich kann es ganz bewusst in die Öffentlichkeit lancieren und dann wird das zu einem Kunstwerk. Das ist ein völlig neues Phänomen, das mit Sicherheit in der Kunst und gerade bei Konzeptkünstlern auch weiter bearbeitet werden wird, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe heute mit einem Kind gemalt. Und dann sagte er, ja, jetzt machen wir ein Foto. Und da haben die ein Foto gemacht. Das fand ich interessant. Das Kind hat dadurch eine Anerkennung bekommen, mit einem vielleicht bekannten Künstler oder einem nicht bekannten Künstler zusammen was gemalt hat. Und gleich dann also hat es sie festgehalten. Das fand ich ganz toll. Sie konnte innerhalb kurzer Zeit diese Kunstwerk zu ihren ganzen Freunden zum Beispiel verstreuen. Und gleich haben die alle gesehen. Die fanden alle toll. So, das ist Kunst. Hauptsache ich, von Selfies und anderen Selbstbildnissen. Von Regina Kusch und Andreas Beckmann. Es sprachen Bettina Kurt, Tristan Pütter, Henriette Nagel und Ecki Hoffmann. Ton und Technik Peter Seifert. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2016.